in einem Käfig, bin ich sehr unglücklich. Ich bin eingesperrt in einem dunklen Raum, wie ein wildes Tier. Atmen kann ich kaum. Ich bin eingesperrt. Ist nicht mein Platz. Ich sehe Nebel vor dem Fenster. Ich bin eingesperrt. Ich bin mein eigener Schatz. Ich stehe im Nebel. Und mein Puls wird schneller. Hier gehöre ich nicht hin. Hier geht es mir nicht gut. Und wieder kommt mir eine Idee in den Sinn. In meinen Haaren glänzt das Blut. Ich bin eingesperrt, ich schwitze. Es ist sehr warm hier drin. Ich weiß nicht, wie lange ich schon hier sitze. Ich bin eingesperrt. Habe Beulen an meinem Kopf. Suppentopf. Ich hab versucht, von hier zu fliehen. Ich bin eingesperrt. Ich träume von Bäumen. Eingehängt von Zäunen. Lieg ich hier im Grab. Ich bin eingesperrt. Dies ist nicht mein Platz. Doch will hier nicht sein. Durch mein Fenster sehe ich Mondschein. Hier gehöre ich nicht hin. Hier geht es mir nicht gut. Und wieder kommt mir eine Idee in den Sinn. In meinen Haaren glänzt Blut. Ich bin eingesperrt und sitze auf der Fensterbank. Eingesperrt in einem Käfig. Bin ich überaus unglücklich. Ich bin eingesperrt in einem kalten, dunklen Raum. Es ist noch nicht zu spät, dass sich der Schlüssel umdreht. Ich bin eingesperrt hinter einer Tür. Ich kann doch nichts dafür, dass ich bin, wie ich bin. Ich bin eingesperrt in einer fremden Welt. Ich bin eingesperrt. Vermiss die Hand, die mich hält. Ich bin eingesperrt, verschmäh den Rest der Welt. Ich bin eingesperrt. die Einsamkeit, die mir bleibt. Ich gehöre da hier nicht hin. Und wieder kommt mir eine wunderbare Idee in den Sinn. Ich fang an, einen Brief zu schreiben, Gefühle zu vermeiden. Und was kommt da? Ich bin eingesperrt, mein Leben scheint verzerrt. Wer hat mir das beschert? Kann mich nicht erinnern. Ich bin eingesperrt, ich versteck mich hier, zeige mich gar nicht mehr. Das Fenster bleibt tagelang leer. Ich bin eingesperrt, meine Gedanken sind verzerrt. Ich ziehe mich zurück. Hier gehöre ich nicht hin. Ich bin schweißnass. In meinen Gedanken lege ich mich ins Grab. Das Licht wird dunkler als Stumpf. Ich werde nasser als nass. Das Gras wird grüner als grüner. Es wird heller als weller. Es ist noch viel heißer als heiß. Vor mir schmilzt das letzte Eis. Ich sehe diese Welt vergehen. Ich sehe sie untergehen. Ich erinnere mich an eine gute Zeit. Sie ist schon weit weg. Ich bin hier eingesperrt. Man hat mich weggesperrt. Dies hier soll mein Platz sein. Ich vermisse den Mondschein.